Akratisch und akribisch. Einseitig, aber unparteiisch. Der libertäre Podcast. Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin. Hallihallo. Wir sind wieder da. Und zwar mit dem libertären Podcast, dem anarchistischen Monatsrückblick für den Monat Februar. Wie immer haben wir Neuigkeiten aus aller Welt und andere spannende Beiträge für euch zusammengematscht. Wir reisen dabei zusammen nach Hamburg und Katalonien und hören mal wieder richtig viel Musik. Aber bevor wir so richtig loslegen, schauen wir doch erstmal zurück, was im letzten Monat so alles passiert ist. Weil 9 Aktivisten aus dem Hambacher Forst in Untersuchungshaft gesteckt worden waren, wurde zu Solidaritätsaktionen aufgerufen. Dass am Vortag des dezentralen Aktionstags 5 davon wieder freigelassen wurden, tat der Mobilisierung keinen Abbruch. Soli-Aktionen gab's zum Beispiel in Stuttgart und Nördlingen. Medial aufgegriffen wurde das Thema unter anderem von Radio Dreieckland und der Zeitschrift Graswurzelrevolution. Im Raum Köln-Aachen haben sich die AnarchosyndikalistInnen der FAU neu organisiert, sodass es jetzt dort auch ein Syndikat gibt. Gedenkarbeit geleistet haben die schwarz-roten Bergsteiger und die FAU Dresden im Kurort Rathen in der sächsischen Schweiz. Dort hatten Unbekannte im Dezember letzten Jahres einen Gedenkstein gestohlen, der AntifaschistInnen gewidmet war, die während der Zeit des Nationalsozialismus bedrohte Menschen aus- und antifaschistisches Propagandamaterial ins Dritte Reich geschmuggelt hatten. Die Freundinnen aus Dresden haben den Stein auf jeden Fall jetzt erneuert. International ging es vor allem in Griechenland ziemlich rund. Dort gab es viele Soli-Aktionen mit Konstantinos Georgtsoglou, einem anarchistischen Gefangenen, der sich gerade im Hungerstreik befindet. In Russland schlagen die Repressionsorgane leider im Moment richtig zu. Dabei wird AnarchistInnen vorgeworfen, Teil einer terroristischen Vereinigung zu sein. Der russische Inlandsgeheimdienst geht dabei nicht zimperlich vor. Berichte sprechen unter anderem von Folter. Um den Freundinnen zur Seite zu stehen, gab es deswegen auch eine internationale Soli-Woche. Von der anarchistischen Föderation Gran Canaria hatten wir ja schon mehrfach berichtet. Die letzten Neuigkeiten verhießen dabei nichts Gutes. Jetzt haben die AktivistInnen auf jeden Fall ein neues landwirtschaftliches Projekt begonnen und ein Stück Land für die Erzeugung von Lebensmitteln befreit. Soweit erstmal mit den Neuigkeiten aus aller Welt. Jetzt gibt's erstmal Musik, und zwar von Lee Reed aus Kanada, der uns freundlicherweise seine Musik zur Verfügung gestellt hat. Fürs Erste hört ihr die Titel No Canada und America vom aktuellen Album The Butcher, The Banker, The Bitumen Tanker. The government of Canada sincerely apologizes and asks the forgiveness of the Aboriginal peoples of this country for failing them so profoundly. This is stolen land where you've been standing, understand it. Switch it from stitching bandage to substantive with derangement of some things. Reparation made for corporate gain. First Nation pain's a moral stain. We hide genocide on reservations. Too many pages of our histories erased to mitigate the national shame of it. Built by slave like labor, hobble and arrogant racist. John A. McDonald, $10 notes is check the quotes. Genocide personified, exposed. Colonial go both coasts. When they got railway posts for the Chinese ghosts. Mine for diamond, nickel and gold. Total control of petrol flow. Ayo, no Canada. We want none of that. Bogus, broken corporate management. Jingle, patriot, fascist. Petro-national carbon capital, man. Do you understand where you stand? Global capital of resource extraction, fracking, mining, and conflict diamond. The gold, silver's the other mineral fine. Cause we hide the villainous minds behind it. We hide the ties of culpability binding to ecocide they leave behind them. Our law facilitates the rape of the lands, the lakes, and the forests that we take from shore, offshore, Earth's core. Suck the source while cops enforce it. The true north is a fortress for the corporate. By the war forfeit. For the profits, it's subsidized, colonizer force. Police report the mixed stock price soar. This is war, like it was before. Mama Earth versus the company store. Ayo, no Canada, we want none of that. Bogus, broken corporate management. Jingle, patriot, fascist. Petro-national, carbon capital, man. spread like seeds did. Infectious diseases, like the debt on top of their visas. Diseases, like the pox of the measles. Men walk with evil, talk rocket launcher. The control over colonial conquest. Rich histories of combat strategists could have turning folks into ashes. This massacre that's been brought to you by taxes on the backs of the slave capital. Men, First Nation graves all over mapping it. Tacking submission to fascism. Got business classes stacking the prison lot. Toxic dump, they bump the stock. Cause the bourgeoisie loving season crops. The cops with the guns all set to pop. The squawk box talk, shots on lock. Bourgeoisie, American dream. The silver screen, the baby Jesus. The big machine, the gasoline. The bomb gat broadcast TV. See bourgeoisie, American dream. The silver screen, the baby Jesus. The big machine, the gasoline. The bomb gat, bomb gat, bomb. America, America. They guard, they read from Psalms, but they drop bombs, swinging batons and big guns. See, I'm coming, you better run, kid. They done this since 1600 and something. Been bomb, bomb, they got more forward bases, man. Bomb, bomb, guns in outer spaces. Is the human race all under surveillance? Constant barrages, occupations, and cop invasion. No knock, tasers, Glocks with lasers, cocked and blazing. Say USA, number ones in spending. Defense expenditure unrelenting. Empire stretched to both ends and into both poles. The whole globe menaced in under the banner of the betterment and under the orders of the president. Bourgeoisie, American dream. The silver screen, the baby Jesus. The big machine, the gasoline. The bomb gat, broadcast TV. See bourgeoisie, American dream. The silver screen, the baby Jesus. The big machine, the gasoline. The bomb gat, bomb gat, bomb. America, America. So, dann kommen wir schon zu unserem ersten längeren Beitrag. Eigentlich wollten wir euch ja mit brandheißen Neuigkeiten aus Rojava und Afrin überraschen. Das hat leider nicht geklappt. Stattdessen haben wir beim EA Hamburg nachgefragt, was sich in Sachen Repression nach dem G20-Gipfel gerade so tut. Was ist denn bisher an Repression im Nachgang zur G20 passiert? Welche Verfahren gab's und wie sind die so ausgegangen? Ja, also bisher gab es vom Amtsgericht ungefähr 30 Verfahren, die gelaufen sind, beziehungsweise auch zum Teil ganz wenige noch laufen. Die allermeisten davon sind durch. Da gab es ja von Anfang an ganz starken Druck zu verurteilen. Die Verfahren sind ja dann relativ rasch begonnen gegen die, die in U-Haft saßen. Normalerweise wird das ja dann beschleunigt, weil eben die Haft, die Beschleunigung naheliegt. Also dass man sagt, irgendwie die Leute sind in Haft und deswegen müssen wir jetzt schnell mit einem Verfahren beginnen, damit die nicht so lange dieser U-Haft ausgesetzt sind. In Hamburg war das anders. Da wurde es beschleunigt mit dem Argument, die Öffentlichkeit hätte ein Recht auf eine rasche Verurteilung und würde man die Menschen, das sind alles Menschen gewesen, die keinen BRD-Pass hatten, nicht alle, aber die meisten, einige auch ohne festen Wohnsitz und so, aber die meisten keinen BRD-Pass hatten, würde man die Menschen ausreisen lassen, dann gäbe es zwar Auslieferungsabkommen, aber es wäre alles bürokratische Hürden, das würde alles so lange dauern und deswegen musste man das jetzt quasi beschleunigt beginnen und die Leute auch in U-Haft halten und eben nicht irgendwie nach Hause gehen lassen. Die Verfahren sind im Prinzip jetzt durch. Da gab es ganz starken Druck von der Staatsanwaltschaft, aber auch aus der Politik, da hart zu verurteilen. Das erste Verfahren hat da auch gleich Maßstäbe gesetzt. Das war bei Amtsrichter Krieten. Krieten ist in Hamburg bekannt als rechter Hardliner, der im Prinzip, über Hamburgs Grenzen hinaus ist ja Schill bekannt geworden als rechter Hardliner. Krieten ist anders drauf, aber macht auch auf jeden Fall wahnsinnige Urteile. Hat dann gleich im ersten Urteil gegen Peike aus den Niederlanden ein Urteil gefällt, das weit über dem, was die Staatsanwaltschaft gefordert hatte, lag. Er hat dazu 2 Jahre und 7 Monate verurteilt, die Staatsanwaltschaft 1 Jahr 9 Monate gefordert und die Verteidigung einen Freispruch. Das ist jetzt gerade wieder angefangen in der Berufung, das Verfahren. Muss man mal sehen, wie das ausgeht. Das wichtigste Erkennungsmerkmal, also es gibt das, was quasi an Beweisen war, waren zwei Bullen aus Berlin, die ausgesagt haben und deren wichtigstes Erkennungsmerkmal war irgendwie halt, er hätte Rasterzöpfe gehabt, der hat halt einfach nur lange glatte Haare oder lange gewellte Haare, ich weiß jetzt nicht genau, aber auf jeden Fall lange Haare, jedenfalls weit entfernt von Rasterzöpfen. Das war Krieten egal. Er hat verurteilt und damit auch Standards gesetzt und das hat lange, also hat gewirkt und hat lange das Narrativ auch bestimmt, dass jetzt plötzlich Strafen, die irgendwie ganz hoch sind, verhältnismäßig hoch für Hamburg, ja, dass da besprochen wurde von einer niedrigen Strafe oder von einer angemessenen Strafe oder so, wo jetzt plötzlich dann irgendwie, wenn die Leute halt mit Bewährung gerade noch so rausgekommen sind oder so. Es hat auch dazu geführt, dass dann erstmal viele Prozesse, also in dem Prozess gab es keine Aussage, dass in vielen Prozessen Aussagen, Einlassungen gemacht wurden, dass da es Sorgen gab. Das wurde dann zwar gebrochen in einem Prozess, wo dann auch keine Aussage gemacht wurde, da wurde dann aber erstmal irgendwie der letzte Termin sehr spät weiter hinten hin terminiert, sodass da der Eindruck entstand oder entstehen sollte, dass das auch eher zu Nachteilen führt, wenn man da nicht zusammenarbeitet. Insgesamt kann man jetzt aber im Rückblick sagen, dass sich das lohnt, die Verfahren strittig zu führen. Es gab dann ja auch Verfahren, die ganz politisch angegangen wurden. Einige, die auch immer noch laufen. Da ist das prominenteste Verfahren, das Verfahren gegen Fabio. Da in diesem Rondenbar, diesem sogenannten Rondenbar-Komplex, von den Cops sogenannten Rondenbar-Komplex festgenommen wurde. Das ist eben dort, wo die Cops am meisten Verletzungen verursacht haben an Demonstrantinnen. Und eben, können wir vielleicht später auch nochmal drauf eingehen, wenn es dann nicht mehr um die Prozesse geht. Dessen Prozess ist gerade geplatzt. Die Richterin ist in Mutterschutz gegangen, hat es nicht geschafft, den Prozess davor abzuschließen, obwohl sie versucht hat, alles Mögliche an Aufklärung abzuschmettern, zu verhindern, Anträge abzulehnen und abzulehnen. Das war in der Zeit einfach nicht machbar. Zu viele Fragen waren offen. Ist natürlich auch problematisch so und das ist jetzt erstmal geplatzt und man weiß nicht, wann das dann wie weitergeht, aber es wird dann eben, wenn es weitergeht, nochmal ganz von vorne anfangen. Zudem das Verfahren gegen Konstantin, das auch noch läuft, jetzt in nächster Zeit wahrscheinlich zu Ende ist. Konstantin ist ein junger Aktivist aus Russland. Eben das Verfahren läuft auch schon sehr lange, ihm wurde alles Mögliche vorgeworfen. Mittlerweile ist dort lediglich der Widerstand noch übrig, also er soll angeblich bei der Festnahme, es hat ein bisschen absurde Züge gehabt, also es wurde auch da deswegen ein ermittelt, also wurde auch quasi, also die Hauptvorwürfe, als sie auf alle fallen gelassen wurden, mussten sie ihn dann irgendwann aus der U-Haft rauslassen, dann haben sie gesagt, sie ermitteln weiter wegen Widerstand und haben dann tatsächlich so Sachen wie Grimassenschneiden beim Fotografieren verfolgen wollen. Jetzt mittlerweile ist da nur noch übrig, ein einfacher Widerstand, muss man sehen, wie das ausgeht. Da ist was ganz anderes spannend dran, das wird man in Zukunft beobachten müssen und auch sich ganz massiv dagegen stellen. Da versucht im Moment die Ausländerbehörde ein eigenes Strafsystem aufzubauen. Da haben sich Gesetze offenbar so geändert, dass sie Ausweisungen machen können. Da haben ihm jetzt auch eine Ausweisungsverfügung zugestellt. Und zwar unabhängig von Verurteilungen. Das steht da auch ganz deutlich drin. Das hat der G20 APUA, also der Außerparlamentarische Untersuchungsausschuss zu G20. Der hat sich gegründet, weil von den Parlamenten da sehr wenig zu erwarten ist. Hat das auch gerade veröffentlicht, findet ihr im Internet. Das, steht ganz deutlich drin, unabhängig von einer Verurteilung, von der Gesinnung nach irgendwie passt der nicht wollen eben eine Einreisesperre für den Schengen-Raum auf 5 Jahre und das wäre dann eine Einreisesperre, wenn sie damit durchkommen, die mit Verstoß gegen diese Einreisesperre mit 3 Jahren Knast verurteilt werden kann, was natürlich für eine Vernetzung außer, also mit Aktivistinnen außerhalb der BRD ein großes Problem darstellt, wenn sie plötzlich Leute verbannen können und ohne jegliche Grundlage, ja. Genau, es ging jetzt vor allem um Leute, die keinen BRD-Pass haben. Wie sieht es denn aus mit Leuten, die einen haben? Da gab es ja bestimmt auch ganz viele Festnahmen. Ja, es sind ja noch, es stehen ja noch sehr viele Verfahren aus. Also und es ist ja auch völlig, also tatsächlich auch noch auch eine unklar, wie viele Prozesse es da geben wird. Also die Cops sprechen da ja von, also es geht in die mehrere hunderte, ein paar tausend Ermittlungsverfahren, 600 Verfahren und so. Und es gibt auch immer wieder andere Zahlen. Letzten Endes jedenfalls eine enorme Dimension. Und da sind dann natürlich Menschen aus allen möglichen Regionen der Welt betroffen. Du hast jetzt schon bei dem Verfahren von Fabio den Rondenbarg-Komplex erwähnt. Das scheint ja eine große Bedeutung zu haben. Was ist denn da überhaupt passiert und warum wird diesem Prozess so eine hohe Bedeutung zugemessen? Also erstmal, was ist passiert am Rondenbarg? In Rondenbarg, da ist eine Demo, die also ein Finger vom Blockadekonzept an dem Tag ist am Rondenbarg ziemlich unvermittelt von Cops von vorne und von hinten gleichzeitig angegriffen worden. Und es gab eigentlich vor Ort keine Ausweichmöglichkeiten. Also auf der einen Seite so ein dorniger Hang, auf der anderen Seite so ein Parkplatz, der so ein bisschen tiefer gelegen ist, wo man auch so eine Mauer überwinden musste. Und da sind die ziemlich brutal rein und haben sehr viele Leute verletzt, auch schwer verletzt. Also das war der Ort, wo in Hamburg während des G20 am meisten Menschen auch ins Krankenhaus mussten, auch mehrere Tage. Ja, und wo sie unglaublich viele Leute auch damals mit. Und da haben sie im Nachklang dann begonnen, dem Ganzen so einen besonderen Stellenwert zu geben. Also bei Fabio, dieser Prozess ist ja auch deswegen interessant, weil ihm gar nichts vorgeworfen wird. Also es gibt keinen Vorwurf gegen ihn, ihm wird einfach nur vorgeworfen, angewesend gewesen zu sein. Und damit hätte er das Ganze unterstützt und sei auch wegen allem Möglichen zu verurteilen. Er soll das eben durch seine Anwesenheit unterstützt haben und deswegen soll er auch verurteilt werden. Und Das stützen sie auf ein BGH-Urteil, dieses sogenannte Hooligan-Urteil. Das ist interessant, weil in dem Urteil ganz deutlich drinsteht, dass es nicht auf Demonstrationen anwendbar ist. Das machen sie trotzdem und wollen damit auch so eine Form von Präzedenzfall schaffen. Also quasi dieses, ist uns egal, was ihr macht, wir verurteilen euch, wenn ihr da gewesen seid. Und das zieht sich schon sehr lange, da sind sehr viele rechtliche Fragen zu klären, also auch wieso zum Beispiel, wieso sie dieses Urteil anwenden, obwohl das deutlich da nicht anzuwenden ist, aber gut, wird man sehen, aber dieser Prozess ist natürlich deswegen auch für eine Szene sehr, ja, sehr relevant. Ziemlich schnell nach dem G20-Gipfel gab es ja das Verbotsverfahren gegen in die Media links unten. In welcher Beziehung steht denn das Verbotsverfahren und die Repression gegen G20-Beteiligte oder gegen die Gipfel allgemein? Also das wurde ja von Presse und Politik ganz schnell in Verbindung gebracht, also schon direkt an dem Tag der Durchsuchung. Das ist ja ein Verbotsverfahren nach einem Vereinsverbot, was ganz interessant ist, weil es gibt ja gar keinen Verein links unten in den Media, der da aber erstmal gemacht wurde. Da werden jetzt auch noch ewig lang Rechtsstreits gehen, was da rauskommt, ist völlig ungewiss, aber die Folgen haben wir ja alle gesehen, in den Media ist halt weg. Das ist ja so der Zusammenhang, ne? Also es wurde eben ganz öffentlich in der Öffentlichkeit in den Zusammenhang gesetzt, so. Wenn man so die Öffentlichkeitsverhandlung sieht, die ja doch von den Hamburger Cops anscheinend ausgeht, es gibt bundesweit Hausdurchsuchungen in linken Strukturen, es erweckt ja so ein bisschen den Eindruck, dass quasi linke Strukturen gezielter verfolgt werden. Welche Strukturen in der Polizei stehen denn da so dahinter und wie gehen die vor? Ja, mit den Strukturen ist so eine Sache, also da ist ja immer sehr, sehr in den Medien war ja diese sogenannte Soko Schwarzer Block, die sie dann da gegründet haben. Das ist im Prinzip eine Soko, wo Cops außerhalb, also Hamburger Cops und andere Cops drin sind. Auch rechtlich zwar ganz unklar, auf welcher Grundlage sie eigentlich diese Soko dann gegründet haben, ist aber erstmal für, sag ich mal, aus aktivistischer Sicht so ein bisschen egal. Und da sind natürlich auch noch ganz viele andere Einheiten beteiligt, wo man glaube ich jetzt nicht abschließend beantworten kann. Was man aber sagen kann, ist, dass das ja nichts Ungewöhnliches ist. Also nach allen diesen Gipfeln gab es Repressionswellen, die auch massiv waren, egal ob das jetzt in Deutschland, in Kanada oder in Südamerika oder wo auch immer ist. Also es gibt eben immer diese Repressionswellen und man muss sich dagegen stellen. Von daher ist das jetzt nicht besonders überraschend. Und in Hamburg ist jetzt ja gerade Hartmut Dudde, der Polizeiführer, ist jetzt quasi gerade für seinen Super G20-Einsatz belohnt worden und hat jetzt eine neue Aufgabe, ist jetzt Leiter von so einem neu zusammengefassten, also die Polizei wird da, also die, da wird, wird zum, werden Teile neu zusammengefasst und neu sortiert. Er hat da jetzt eine neue Leitungsfunktion bekommen. Das sind eben die Sachen, die im Nachklapp dann passieren. Und das ist ja auch was, was dann doch auch für massive Strafverschärfungen auch verwendet wird, auch sowohl davor als auch danach. Also es sind ja direkt davor Gesetze noch geändert worden, ganz schnell, zum Teil auch nach jahrelanger Lobbyarbeit, also zum Beispiel dieser Widerstandsparagraf, wo die Gewerkschaft der Polizei extra eine Statistik für quasi erfunden hat, um das zu untermauern. Da gibt es im Moment nicht so richtig was da entgegengesetzt wird, also nicht so eine liberale Mitte oder sowas irgendwie, also jetzt diesen öffentlichen Diskurs, also da werden ja Sachen aus den Schubladen gezogen, wenn man jetzt also zum Beispiel auch die Polizeigesetzgebung sich ansieht, Baden-Württemberg hat ein neues Polizeigesetz, Bayern soll ein neues Polizeigesetz bekommen, was wirklich völlig in jeder Anti-Utopie auch so dargestellt wäre, also wo es dann darum geht, dass sie zum Beispiel Live-Video-Auswertung von Demonstrationen unabhängig der Gefahrenprognose, also quasi von jeder Demonstration live auswerten können und eine Gesichtserkennung machen dürfen, also legal auch machen dürfen, irgendwie wer ist auf welcher Demo und Software gestützt sehen können, irgendwie gibt es auffällige Verhaltensweisen auf dieser Demo, was immer dann das auch sein soll. Also das ist ja komplett unklar. Natürlich auch eine ganz neue Form von Bewaffnung, verschiedene technische Aufrüstungen ohne Ende. Also so, dass das ist ja das, was jetzt gerade kommt und was auch so insgesamt an Repressionsstandards irgendwie verändert wurde. Also in Hamburg hatten wir die Geschichte mit SEK, dass plötzlich ein SEK gegen Protest vorging. Danach sind auch auf anderen Demos in ganz anderen Bundesländern SEKs auf Demonstrationen aufgetaucht. Sie haben unter dem Motto Öffentlichkeitsfahndung so eine Menschenjagd inszeniert, im Prinzip ohne klar zu machen, was sind da überhaupt für Vorwürfe. Da ist ja auch nichts passiert in Hamburg und trotzdem haben sie da über 100 Leute an einen Internetpranger gestellt. Auch das ist danach wieder passiert. In Nürnberg wurde nach einer jungen Frau gefahndet, der vorgeworfen wurde, eine Weichplastikflasche geworfen zu haben, also eine 0,5 Liter Weichplastikflasche. Und zwar im Zusammenhang mit der Abschiebung eines Nürnberger Schülers, der am Tag aus der Berufsschule heraus abgeschoben wurde. Und das reicht offensichtlich nach G20 schon dafür, irgendwie jemanden an einen Internetpranger zu stellen. Und genauso ist es auch was wir im Moment versuchen zu verfolgen mit den Verurteilungen, dass irgendwie offenbar der Verurteilungswille und die Verurteilungshöhe auch hochgegangen ist, was Würfe von Flaschen und Steinen angeht. Wenn ich jetzt selber in Hamburg bei den Protesten war und auch vielleicht an gewissen Aktionen beteiligt habe und jetzt auch Angst habe, Hausbesuch von den Cops frühmorgens zu bekommen, was kann ich da machen? Was empfehlt ihr, wie man damit umgeht? Ja, also grundsätzlich, Hausdurchsuchungen finden statt. Deswegen ist es immer sinnvoll, sich auf sowas auch vorzubereiten, da mal zu gucken, gibt es eigentlich von allen EAs, von der Roten Hilfe und auch von anderen Gruppen ganz gute Vorbereitungsliteratur. Da empfehlen wir zum Beispiel, also so allgemein zu Repressionen, das Buch Wege durch die Wüste ist ganz interessant und umfasst viele Themen. So, schadet nicht, das mal gelesen zu haben. Was viel kürzer ist, ist eine Hausdurchsuchungscheckliste. Das ist wirklich, wo nur die wesentlichen Punkte draufstehen. Die kann man auch schön aufhängen. Da stehen irgendwie ganz kurz die Rechte und die Möglichkeiten, also die Handlungsmöglichkeiten drauf. Und das, sowas schon mal gelesen zu haben, schadet nie. Und es ist eigentlich was einem auch viel, so eine einfache Handlungsanweisung ist manchmal gar nicht so schlecht. Und diese Listen sind alle verschieden, aber im Grunde genommen ist es eigentlich egal, welche man da benutzt. Es empfiehlt sich extrem aufzuräumen, sowieso immer. Nichts, was man jetzt nicht unbedingt braucht und was irgendwie kriminalisierbar ist, bei sich rumfahren zu haben. Was wir was man ganz klar beobachten kann, was aber auch bei allen Hostings so unabhängig jetzt von G20 ist, ist, dass sie Datenträger mitnehmen, also Computer, Handys, SD-Karten, USB-Sticks, solche Sachen. Da können wir nur empfehlen, verschlüsselt alles, was so viel es geht. Das ist also so, das meiste lässt sich mittlerweile ja ganz gut verschlüsseln. Das ist auch nicht so kompliziert. Das ist vielleicht ein bisschen lästig und nicht für alle das Lieblingsthema, aber es lohnt sich dann doch sehr. Ja, und je nachdem, was man beim G20 gemacht hat, sollte man sich schon überlegen, ob man sich von bestimmter Kleidung auch trennt. Also, weil das ist einfach sehr ärgerlich, wenn man die dann noch hat und anhand von Kleidung dann plötzlich irgendwelche Vorwürfe aus dem Hut gezaubert werden. Also das lohnt sich dann doch auch manchmal, sich neue Sachen zu besorgen und alte wegzuwerfen. Welche Prozesse oder Aktionen stehen denn jetzt bei euch in Hamburg als nächstes an? Wie kann man euch unterstützen und wie kann man mehr erfahren? Ja, also zu den Prozessen, das sind im Moment gar nicht so viele. Also manche sind in der Berufung, andere laufen noch in erster Instanz. Da gibt es einen Überblick immer auf der Seite des Bündnisses, das sich gegründet hat, United We Stand. Die Seite ist unitedwestand.blackblocks.org. Also da gibt es eigentlich einen ganz guten Überblick. Oft sind die dann auch von Kundgebungen begleitet, sodass man da auch irgendwie nette Leute vor dem Gericht hat, wenn man da vielleicht gerade mal nicht drin sitzen will. Man kann da ja auch jederzeit hin, also man muss jetzt nicht pünktlich sein morgens. Das ist schon extrem super für die Betroffenen, wenn sie da nicht alleine sitzen. Abgesehen davon ist es auch toll, Briefe zu schreiben, dass die Leute, die in Haft sitzen, dann auch Post bekommen, da sich nicht schrecken lassen davon, dass im Internet keine Namen stehen. Also es stehen im Internet keine Namen, aber es steht auch dort der Hinweis, den ich jetzt wiederholen kann. Der Ermittlungsausschuss Hamburg leitet Briefe weiter. Das kann also einfach an den EA Hamburg geschrieben werden. Der schickt das dann weiter an Betroffene im Knast. Ja, und natürlich gibt es auch direkt vor Ort immer verschiedene Demos. Da gibt es einmal jeden ersten Sonntag im Monat einen Knastspaziergang. Es ist immer 14 Uhr Treffen Bilwerdamörfleet. Das ist eine S-Bahn-Station in Hamburg. Und dann geht es eben von dort aus gemeinsam zum Knast und 2 Stunden später auch wieder zurück. Mit einer lauten, kraftvollen Kundgebung. Am 17. März ist in Hamburg eine große Antirepressionsdemo, zu der groß mobilisiert wird und ja, wo wir hoffen, dass da auch von überall her Leute nach Hamburg kommen, um da nochmal sich gegenzustellen. Und als letztes, wenn man dann jetzt nicht irgendwie einfach nur Geld spenden will, das natürlich auch gebraucht wird, ist es natürlich auch toll, wenn Leute Veranstaltungen organisieren, um das Thema auch nach vorne zu bringen. Also einerseits inhaltliche Veranstaltungen, aber auch eine Kneipe unter dem Motto oder was auch immer, wo es jetzt eher darum geht, ja, wir setzen uns mal zusammen, wo man vielleicht auch eine Briefeschreibecke macht, solche Sachen, das wurde schon viel gemacht, aber das kann auch noch eine Weile lang weitergemacht werden. Wer sich für das Thema interessiert und mehr wissen will, findet alle Infos unter unitedwestand.blackblocks.org. Spannend ist außerdem der erwähnte Außerparlamentarische Untersuchungsausschuss, dessen Webseite ihr unter g20apua.blackblocks.org anschauen könnt. Wenn ihr Briefe an G20 Gefangene schreiben wollt, findet ihr alles, was ihr dazu braucht, unter eahh.noblocks.org. Wir haben noch einmal Musik für euch und natürlich auch ganz passend zum Thema, nämlich System Failure, Tear Apart the Walls, Mona und Hummel, Kamera. Someday get beaten and not as locked up, but fighting for a world that's less fucked up. And if you think different and if you misbehave, they will lock you up, they will put you in a cage. So let's burn, burn the prisons down. Burn, burn the prisons down. Let's tear apart the walls that keep us from each other. Let's tear apart the walls that keep us from each other. Thank you. all that object, getting tied with your hands to your bed. And this is what they call justice. This is what they call fair. So let's burn, burn the prisons down. Burn, burn the prisons down. Let's tear apart the walls that keep us from each other. Let's tear apart the walls that keep us from each other. I knew you were safe, but you just never know. In the hands of the state. So let's burn, burn the prisons down. Burn, burn the prisons down. Let's tear apart the walls that keep us from each other. Let us tear apart the walls that keep us from each other. Let's tear apart the walls that keep us from each other. Überall nur Kameras, ich sehe nur mehr Kameras. Jetzt weiß ich, warum ich mich beobachtet fühle. Und nicht nur Menschen werden beobachtet von Kameras. Auch Kameras beobachten Kameras, damit sie nicht zerstört werden. Ging ich zum Bäcker und da hing ne Kamera. Das passte einigen gar nicht, dass die da hing. Und dann sagte Barbara, ich hab'n Hammer da, da gab es gratis Brot für alle, denn die Kamera war hin. Und dann ging ich in die Firma und da hing ne Kamera. Die filmte alle Angestellten und Arbeiterin. Und dann sagte Nicola, ich hab'n Hammer da. Und alle gingen nach Hause, denn die Kamera war hin. Danach ging ich in ne Bank und da hingen zwei Kameras. Doch wo die Bank das Geld verpasst, das sagt sie uns nicht. Plötzlich schrie der Peter, ich hab zwei Hämmer da. Peter und ich hatten auf einmal ganz viel Kohle am Start. Musste ich mal aufs Klo und da hing ne Kamera. Ich dachte mir, beim Kacken brauchen die mir nicht zu sehen. Und da sagte Frau Mahler, ich hab'n Hammer da. Wenn ich beim Scheiß nicht meine Ruhe hab, dann werd ich unbequem. Als ich dann in den Bus stieg, war da ne Kamera. Doch es war auch ein Hammer da. Ach, was für ein Glück, war es auch ein Hammer da zum Zerstören dieser Kamera. Die Leute im Bus und der Busfahrer waren mir sehr dankbar. Und dann stieg ich in die U-Bahn um und da hing ne Kamera. Doch ich hatte noch den Hammer aus dem Bus da. Sie wurde zerstört, die Kamera, und dann gab's nur mehr Busfahrer. Dann konnten wieder alle Leute mit der U-Bahn fahren. Endlich war ich bei der Demo, waren auch viele Bullen da. Und siehe da, sie hatten auch ne Kamera. Da sah ich den Günther, der hatte auch nen Hammer da. Hammerwurf angesagt, er traf genau die Kamera. Danach ging ich in den Stadtpark und da hing ne Kamera. Und aufgrund dieser Kamera wurden Unerwünschte vertrieben. Da traf ich die Silvia, die hatte auch nen Hammer da. Dann konnten die Leute chillen und die Touris waren dahin. Und dann ging ich noch ins Flüchtlingsheim und da hing ne Kamera, damit der Staat immer weiß, was sie tun, wohin sie gehen. Da sagte mir der Mustafa, ich hab'n Hammer da. Dann konnten die Leute, wo sie wollten, hingehen. Am Ende ging ich noch in die JVA, da waren ganz viele Kameras, damit die ganzen bösen Menschen nicht entfliehen. Da sagten auf einmal die Wärter, wir haben ganz viele Hämmer da. Denn unter die irgendwie verziehen konnten die Menschen dann entfliehen. Und was ich zum Ende noch sage, es gibt so viele Kameras. Mit den ganzen Kameras sind wir sicherlich nicht sicherer. Leider sind die meisten Dass manche Anarchistinnen viel reisen, ist ja keine Neuigkeit. Auch wir waren wieder einmal unterwegs und haben einen besetzten Olivenhain in Spanien besucht. Und worum es dort geht, wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Spanish something, Andalusia, the shooting sights in the days of 39. Oh, please leave. Im Januar und Februar sind einige von uns losgefahren vom deutschen Kartland und dem neuen Heimatministerium. Unter der andalusischen Sonne in der Nähe von Jaén führte unser buckliger Stammweg hoch auf den Cerro Libertad, was so viel heißt wie Hügel der Freiheit oder frei übersetzt auch libertärer Haufen. Oben auf dem Hügel wehen einige Fahnen im Wind. Andalusia Libre, Catalunya, Freies Baskenland und die Flagge vom Sindicato. Dazu gleich mehr. Die Finca, das Landhaus, steht wie ein Burg im Olivenhain. Und trotz der Spekulationen mit Agrarland, der Ausbeutung von LandarbeiterInnen und dem Raub an der andalusischen Erde und Umwelt. Wir sind zu Besuch beim besetzten Olivenhain. Ein älterer Mann sitzt auf der Terrasse und raucht. Und Kiko, ein kleiner wuschliger Hund, fordert die Ziegen hier aus. Oben zwischen den Bäumen hantieren Menschen mit Stöcken und Netzen. Es ist Erntezeit. Wir haben für euch nachgefragt, was Sindicato eigentlich ist und wie sich diese Landbesetzung in eine breitere politische Perspektive einordnet. Das Sindicato Andaluz de Trabajadores, kurz SAT, gibt es seit dem Fall des Franco-Regimes, also seit 1976. Damals hatte sich das Sindicato aus einer organisierten Feldarbeiterbewegung gegründet. Sie wurden ausgebeutet von Großgrundbesitzern, bekamen keine Verträge und niedrigste Tageslöhne. Sie besetzten ein Stück Land und gründeten ein ArbeiterInnen-Syndikat. Damals gab es in Andalusien fast nur Landwirtschaft. Heute werden Städte wie Malaga, Granada, Córdoba als authentische sonnige Orte gehypt und vom Tourismus überrollt. Deswegen hat sich die Arbeit des Syndikatus gewandelt und es geht um die Ausbeutung aller ArbeiterInnen, nicht nur in der Landwirtschaft, sondern zum Beispiel auch in der Tourismusbranche. Im Gegensatz zu dem Bild, das wir hierzulande leider zu oft mit Gewerkschaften verknüpfen müssen, geht es dabei um viel, viel mehr als auf realpolitischem Wege Lohnerhöhungen oder Vertragsverbesserungen auszuhandeln. Es geht eben auch um den Kampf für Wohn- und Lebensbedingungen der ArbeiterInnen, MigrantInnenrechte, mehr ArbeiterInnen-Selbstverwaltung, das Land denen, die es bearbeiten. Das heißt, um mal konkret zu werden, die ganze Palette von Streiks, Demos, Supermarktklau, feministische Konferenzen und natürlich das, was wir auch erlebt haben. Der Aufbau von neuen, selbstverwalteten Landwirtschaftskollektiven. Wir haben mit Sora aus der Gruppe vom Cerro gesprochen und sie gefragt, wie das Projekt entstanden ist. Fing eigentlich an, als wir in Jodar waren, in einem Dorf. Und wir organisierten das für Andres, der war ja schon ein Jahr in dem Gefängnis und wollten für die Demo vor dem Jahr irgendwas anderes machen. Kurz zur Information. Andres Bodalo war einer der AktivistInnen, der auch bei Landbesetzungen mitgewirkt hat. Er saß insgesamt 18 Monate im Knast und ist mittlerweile glücklich wieder frei. Und dann hatten die Leute von Jaén diese Finca gefunden und manche von den Syndikaten meinten irgendwie, das soll eine symbolische Besetzung sein, nur um irgendwas, damit der Andres rauskommt und so. Aber die Gruppe, die wir da entstanden waren, haben gesagt, nein, wir wollen da bleiben. Es wurde ja schon erwähnt, dass das SOCSAT keine Gewerkschaft wie die meisten anderen ist, sondern sich auch stark in soziale Kämpfe und Basisbewegungen verankert. Wir haben uns gefragt, warum die Besetzung von Fincas ein Teil des Aktivismus des Syndikatus ist. Für die Antwort darauf schneiden wir einen Ausschnitt aus einem anderen Radiobeitrag aus Malaga ein. Voces alternativas. ¿Qué significa ser un sindicato de movimiento social y de movimiento popular? Hombre, es muy fácil de entender, ¿no? Porque se refiere a que no. Das ist sehr leicht zu verstehen. Es geht darum, dass es nicht genug ist, sich für bessere Arbeitsbedingungen einzusetzen, sondern darum, eine direkte, schlagkräftige Aktion zu machen, die alle Probleme, die die Tagelöhner und Arbeiter in Andalusien haben, mit einschließt. Also versucht das SAT, sich in jegliche Konflikte, die je nach Ort unterschiedlich sein können, einzumischen. Zum Beispiel in Granada die Sache mit dem Hotelgewerbe, in Cadiz das Metallthema und dann ja in Jaén das Thema mit den Zeitarbeitern und Tagelöhnern. Das SAT begibt sich wirklich in die Praxis, denn letztendlich sind ja die Leute vom SAT genauso Arbeiter, also beschäftigen sie sich mit allem, was auf sie betrifft. Wir waren ganz begeistert von dem Erfolg der Landbesetzung und stellten die Frage nach den möglichen Voraussetzungen dafür. Sind es vielleicht die Olivenbäume, die wie eine Decke das Land um Jaén zeichnen? Ist es einfach die Menge an Land, die unbenutzt da liegt? Ich glaube, hier ist es einfach die Idee und der Syndikat. Das kommt ja von den Zog, was von den Landarbeiten ist. Ja. Und davon kommt ja hier auch dieses Interesse, das Land zu besetzen und was mit dem Land zu machen. Das ist ja schon organisiert, schon seit jahrelang. Man macht in Rodar zum Beispiel Besetzungen von Land schon seit... Andere Sache ist, dass es manchmal besser geht und manchmal nicht, aber da, hier lebt man ja von dem Land und dann braucht die meiste Population das. Scheint ja, als hätten Landbesetzungen in Andalusien schon eine längere Geschichte. Aber wie sieht es denn eigentlich mit der Zukunft aus? Wir haben Victor, einen anderen Genossen, gefragt, was er glaubt, was die Perspektive des Cerro Libertad ist. Yo creo que esta va a ser una de las que se van a conseguir. Yo creo que hay un núcleo bueno que Ich glaube, diese hier ist eine Besetzung, die erfolgreich sein kann. Ich glaube, wir sind eine gute Kerngruppe. Jaén ist echt nah. Es gibt viel Rohmaterial, mit dem man arbeiten kann, ohne viel zu investieren. Ja, ich glaube, diese hier klappt. Hoffentlich. Ojalá. Eigentlich ist uns auch sehr klar, dass wenn sie uns rausschmeißen, dass wir es wieder besetzen. Es ist auch klar, dass es dann ein Gerichtsverfahren geben wird. Man macht sich die Zukunft sehr, sehr, sehr kompliziert mit diesem »Hier darf man nicht«. Aber wir haben hier schon viel Arbeit reingesteckt und werden deswegen die Erde nicht einfach so hinterlassen. Ansonsten gehen wir halt zu einer anderen Finca. Es ist klar, dass das Wichtigste an diesem Projekt die Gruppe an Menschen ist, die es möglich macht. Und die Überzeugung, die Erde denen, die sie bearbeiten. Ob es dann diese Erde ist oder eine andere. Als wir dort waren, haben wir mehr darüber gesprochen, dass die Polizei jeden Moment überraschend räumen könnte. Nun wurde doch nach fast einem Jahr Besetzung ein offizieller Räumungstermin festgelegt. Am 19. März soll der Cerro Libertad wieder der Bank übergeben werden. Das wird wohl längst nicht das Ende sein. Eine andere besetzte Finca zwischen Córdoba und Sevilla gibt es seit 5 Jahren. Sie werden immer wieder geräumt und Besetzungsgelände neu. Außerdem hat ohnehin niemand vor, in naher Zukunft die Finca und die 70 Hektar Land darum zu bewirtschaften. Die Bank BBVA besitzt allein in der Region Jaén 150 Fincas, dessen Nutzen allein in der Spekulation und dem Abgreifen von EU-Agrarsubventionen liegt. Nichtsdestotrotz freut sich die Gruppe auf dem Cerro über Unterstützung. Also, wenn ihr zufällig in der Nähe seid oder den letzten Teil des Winters doch noch aussetzen möchtet, geht hin. Mehr Infos finden wir auf der Webseite von der Soksat www.soksatalmeria.org. Kontaktdaten könnt ihr auch bei uns nachfragen. Ansonsten gibt es in Berlin Wedding auch eine Gruppe, die regelmäßig einen Austausch mit der Soksat organisiert. Sie heißen die Entrebrigadas und bei ihnen kann man sicher auch mehr Infos zum Wie und Wo des Cerro bekommen. Anschließend wollen wir schon mal auf einen nächsten Beitrag hinweisen, der in Kürze hier erscheinen wird. Dabei soll es um die Unterschiede und Ähnlichkeiten zwischen der andalusischen Situation und der in den neuen Bundesländern gehen und die Übertragbarkeit der Landbesetzung als direkte Aktion erwogen werden. Oh, my Corazón, US bombs in Granada. Oh, my Corazón. Wir sprechen und streiten mit Unbekannten. Wir führen Freundschaften, wir lachen und weinen. Wir verlieben uns, wir improvisieren Kochrezepte und versuchen so radikal zu leben wie die Wirklichkeit. Wir sprechen mit Worten, Steinen und Gedichten und schreiben unsere Sehnsüchte an die Wände der Stadt.

Als Chef der Polizei in Woltratshausen spielt er in der mittlerweile Kultstatus erlangenden Vorabendserie Hupert und Staller den total chaotischen und beruflich wohl auch überforderten Choleriker, der seinen beiden Beamten permanent unterlegen ist. Ist er wirklich so einfältig? Und spielt er das nur? Jedenfalls herrscht pure Anarchie in dieser bayerischen Dienststelle. Und das bringt den Zuschauer zum Lachen, sofern er Humor hat. Anarchie auf dem Bullenrache. Na komm, das ist ein Film. Aber worüber lachen die Leute denn da? Hey, was kann denn witziger sein als zum Beispiel Solidarität von Bullen mit Leuten, die von Polizeigewalt betroffen sind? Das findest du lustig? Okay, ich hab noch was. Riot Cops, die eine Versammlung abhalten, um im Konsens zu beschließen, wie sie eine öffentliche Aktion niederknüppeln. Vergiss es. Der Chef macht den Konsens und die Versammlung ist zu Ende. Dein fehlender Humor enttäuscht mich. Lass uns lieber wieder über was Ernstes reden. Der Freitag hat den Berlinale-Film Victory Day angeschaut und hat dabei ganz Erstaunliches entdeckt. Diese Szene fängt viel von der Absurdität, aber auch von der Notwendigkeit ein, die hinter dem Gedenken steckt. Dass der in der Sowjetunion aufgewachsene Regisseur Sergei Rosnitsyn mit seinem neuesten Film den Pobeda der Victory Day dokumentiert. Jedes Jahr am 9. Mai treffen sich hunderte Menschen am sowjetischen Kriegerdenkmal im Treptower Park in Berlin, um den Sieg der Roten Armee über den Faschismus zu feiern. Und Rosnitsyn siegt sie alle. Menschen in Uniform, in Zivil, in Tracht, Biker, Punks, Kinder. Es herrscht Anarchie in den Straßen. Als dass es keine übergeordnete Instanz gibt, die die Feierlichkeiten organisiert, sie aber dennoch organisiert sind. Es redet, wer reden mag, es singt, wer singen mag. Eine Prozession bildet sich, alle scheinen es zu wissen, aber niemand führt sie an. Oho, vielleicht haben nach dieser Schulbuchdefinition auch FreitagleserInnen verstanden, was Anarchie ist, nachdem sie bisher dachten, es handle sich um Unbeständigkeit, Verfall und das Recht des Stärkeren. Mein Lieblingszitat aus dem Freitag ist: Wer brandschatzt, hetzt, unterdrückt, ausbeutet, lügt, betrügt, klaut und mordet, will eine Welt der Gesetzlosigkeit, der Barbarei, Anarchie ohne Liebe. Ja, sie waren mal so poetisch. Jetzt zitieren sie anarchistische Pamphlete und nicht die insurrektionalistischen. Allein machen sie dich ein. Kurzreportagen zu Solidarität im Alltag. Ich stand an der S-Bahn auf dem Weg zur Arbeit und habe halt gesehen, dass irgendwie zwei Leute, also da muss eine Taube unten an der S-Bahn gesessen sein. Ich habe es am Anfang nicht gesehen und da kam halt so eine Frau, die war wahrscheinlich auch so ein Fahrgast oder so. Und noch eine Person, die an der Bahn gearbeitet hat und ich glaube, Sträucher geschnitten hat oder sowas. Und der ist dann mit diesem Müllzwicker oder so, ist der hinter der Taube her und wollte halt dann die Taube so von den Gleisen hochheben. Und ich dachte erst, oh Gott, was machen die jetzt mit der Taube? Weil wer interessiert sich in Berlin schon für die Tauben irgendwie so? Die sind ja eh zu viele. Und dann hat er die wirklich aber hochgeholt und dann der Frau in die Hand gegeben. Und die hat sie halt dann genommen, irgendwie so eingewickelt und ist dann mit ihr los. Und ich schätze mal, die ist halt irgendwie zum Tierarzt oder hat sie halt irgendwo so hingesetzt. Auf jeden Fall haben die halt gemeinschaftlich diese Taube gerettet und nicht da einfach so in den S-Bahn-Gleisen sitzen lassen. Das fand ich schön. Wir haben noch einen Last-Minute-Link-Tipp für euch, auf den wir von der Plattform Antifa United Frankfurt aufmerksam gemacht wurden. Allerdings ist auf der Website antifa-united.com/radikal-solidarisch noch nicht viel zu lesen. Es geht nämlich darum, dass ihr sie füllt mit Berichten und Terminen zu Events und Aktionen rund um die Themen Solidarität und radikale Gesellschaftskritik. Im Aufruf zur Kampagne wird erklärt: Wir möchten die Monate März und April als Ort des Zusammenkommens, des Austausches und auch des Streits anbieten. Der Auftakt der Kampagne ist der Frauenkampftag am 8. März und enden soll sie mit Aktionen zum 1. Mai. Außerdem werden wir in unterschiedlichen Konstellationen Veranstaltungs- und Aktionsformen organisieren. Aber die Kampagne lebt von der Beteiligung aller, die etwas zu ihr beitragen. Auf antifa-united.com/radikal-solidarisch sammeln wir alle Beiträge und Ankündigungen, gerne auch eure. Schickt uns, wenn möglich, verschlüsselte E-Mails an radikalsolidarisch@riseup.net. Für den Hot Stuff auf Social Media schlagen wir den Hashtag radikalsolidarisch vor. Bezieht euch im Rahmen dessen, was ihr eh vorhattet, auf die Kampagne oder überlegt euch einen Beitrag. Machen wir den Zusammenhang unserer Kämpfe sichtbar, indem wir uns wechselseitig unterstützen. Wir versprechen uns von der Bündelung unserer Initiativen nicht zuletzt einen Effekt, den wir vereinzelt niemals erreichen könnten. Wir laden euch ein, auch als Einzelperson oder Freundeskreise an Aktionen teilzunehmen oder Aktionen zu organisieren, an denen andere teilnehmen können. Haltet die Augen und Ohren offen für Ankündigungen und werdet aktiv. Das klingt doch gut. Antifa United Frankfurt ist übrigens eine Plattform für antifaschistische und linksradikale Politik in Frankfurt und Umland, bestehend aus Einzelpersonen, Bezugsgruppen und politischen Gruppen. Wir organisieren anlassbezogen offene Versammlungen, auf denen wir uns mit neuen Genossinnen vernetzen und austauschen wollen. Dort soll auch in Zukunft der Raum sein, um gemeinsame Mobilisierungen anzustoßen und vorzubereiten. Grundsätzlich versteht Antifa United Frankfurt sich als verbindende Struktur, die darauf ausgelegt ist, möglichst viele Genossinnen zu organisieren, um gemeinsam zu handeln. Wir haben gehört, es tummeln sich auch anarchistische Gruppen in diesem Kreise und denken, dass sich das Ganze nicht nur auf Frankfurt beschränken muss. Also teilt eure solidarischen Aktionen auf antifa-united.com/radikal-solidarisch. Bevor wir Schluss machen, wollen wir euch noch auf eine letzte Sache aufmerksam machen. Vom 4. bis zum 18. März gibt es nämlich in Potsdam anarchistische Tage, zu denen ihr natürlich herzlich eingeladen seid. Infos zum Programm gibt's unter atagepotsdam.blogsport.eu. Damit ist unsere gemeinsame Stunde für diesen Monat auch schon wieder zu Ende. Über Fragen, Antworten und Feedback würden wir uns natürlich super freuen. Schreibt uns dafür einfach eine Mail an aradio-berlin@riseup.net oder folgt uns auf Twitter unter aradio_berlin. Bis nächsten Monat, auf Wiedersehen! Cara, no te cara, la fama.